Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Nicht alle hatten Schuld, aber viele machten sich schuldig, weil sie die warnenden Stimmen überhörten und die Augen verschlossen. Die Politik, die Gesellschaft veränderte sich, der Alltag veränderte sich. Das Hörspiel Berlin, April 1933 von Felix Jackson, entstand nach seinem Roman Secrets of the Blood, der 1980 in den USA veröffentlicht wurde. In Deutschland erschien die Geschichte des jungen Anwalts Bauer erst 1993 unter demselben Titel. Der Autor Felix Jackson stellte seinem Roman ein Motto voran. Wenn wir über gestern reden, sprechen wir von heute und morgen. Und in seinem Vorwort heißt es: Die Handlung des Romans basiert auf tatsächlichen Ereignissen. Alles hat sich so abgespielt wie beschrieben. Die Figuren des Romans haben wirklich gelebt, nur die Namen wurden geändert. Wer sich hinter den Figuren verbergen mag, wird wahrscheinlich im Laufe des Hörspiels deutlich. Jedenfalls sei jetzt schon auf unser Anschließend hingewiesen. Nach dem Hörspiel senden wir ein Porträt des Autors. Werden draußen im Lande von fast 1 Million Kameraden gehört werden. 23. April. Im Zug nach Berlin. Alle nicht-arischen Rechtsanwälte werden hiermit aufgefordert, einen Antrag auf Ruhen der Zulassung für unbestimmte Zeit einzureichen. Dieser Erlass tritt mit Wirkung von heute in Kraft. Dass alle Gründe und Voraussetzungen, die zum Antisemitismus führen mussten, schnellstens beseitigt werden. Alle Anträge müssen bis zum 15. Mai 1933 eingereicht werden. Positiven Maßnahmen hierfür. Aber sollte das Judentum in Deutschland von sich ausbrechen. Nicht-arische Rechtsanwälte, die im Krieg in der deutschen Wehrmacht gedient haben, können in begründeten Ausnahmen. Berlin, April 1933. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Felix Jackson. Aus dem Amerikanischen von Stefan Weidle. Bearbeitung Fabian von Freyer. Erster Teil. Ich bin gespannt, ob Berlin sich verändert hat. Fast 4 Monate sind vergangen, seit ich Deutschland verließ. Mein erster Urlaub, seit wir, Klaus von Isenberg, Sigmund Schwarz und ich, vor 8 Jahren unsere gemeinsame Anwaltspraxis eröffnet haben. Ich brauchte diese 4 Monate völliger Ruhe, um mich von einer extremen körperlichen und geistigen Erschöpfung zu erholen. Die Höhenluft und das Skifahren haben mich verjüngt. Ich fühle mich großartig. Meine einzige Sorge sind diese Papiere. Heil Hitler! Heil Hitler! Zuvor hatte ich diesen Gruß nur in der Wochenschau gehört, bei Aufnahmen von Nazi-Versammlungen. Nun sollte er guten Morgen, guten Abend und gute Nacht ersetzen? Haben Sie etwas anzumelden? Nichts. Die Pässe bitte. Bitte? Hier. Er wandte sich dem älteren Herrn mir gegenüber zu. Sie heißen Herbert Kohn. Ich habe Sie nicht gehört? Ja, mein Name ist Herbert Kohn. Sie waren 3 Wochen in Zürich? 3 Wochen und 2 Tage. Was war der Zweck Ihrer Reise, Herr Kohn? Geschäfte. Ich war geschäftlich unterwegs. Was heißt das, Herr Kohn? Im Interesse einiger meiner Klienten. Er soll seinen Koffer aufmachen. Welcher Koffer gehört Ihnen, Herr Kohn? Warten Sie, lassen Sie mich Ihnen helfen. Holen Sie ihn runter, Kohn. Danke, vielen Dank. Und aufmachen. Nehmen Sie Ihr Gepäck und kommen Sie mit, Herr Kohn. Nein, nein, es geht schon, ich hab's. Wie heißt Ihre Firma und welche Position haben Sie dort? Die Nationalbank. Ich bin einer der Vizepräsidenten. Vizepräsident Kohn? Sie haben Klienten erwähnt, Vizepräsident Kohn. Handelt es sich um Deutsche oder um Juden? Deutsche Juden. Das gibt es nicht, Vizepräsident Kohn. Zwei von Ihnen sind Juden, einer nicht. Und Sie haben das Geld Ihrer jüdischen Freunde nach Zürich transferiert, Vizepräsident Kohn. Nein, bei Gott, nein. Lassen nein. Sie Ihren Gott aus dem Spiel, Vizepräsident Kohn. Was haben Sie gefunden? Nichts. Sie können den Koffer wieder schließen, Herr Kohn. Was ist mit Ihrem eigenen Geld, Vizepräsident Kohn? Das haben Sie ins Ausland geschmuggelt, nicht wahr? Alles, was ich besitze, ist bei der Nationalbank angelegt. Können wir jetzt ins nächste Abteil gehen? Ihre Auskünfte waren nicht befriedigend, Herr Kohn. Ich muss Sie bitten, mit mir den Zug zu verlassen. Bitte, Sie Herr... gehen vor, Kohn. Heil Hitler! Wo brachte der SA-Mann ihn hin? Hatte er wirklich Geld außer Landes geschmuggelt? War er schuldig? Oder hat der Mann ihn vielleicht nur deshalb so behandelt, weil er Jude war? Ich musste an unseren Sozius, Sigmund Schwarz, denken. Er ist Jude, älter als Klaus und ich, Anfang 50, ein kluger Kopf, ein brillanter Anwalt. Dann dachte ich an mich selbst. Ich sehe aus wie das Urbild des Deutschen, blond, blaue Augen, 1,80 groß. Selbst mein Name kommt hundertfach vor, Hans Johannes Bauer. Ich bin eingeschriebenes Mitglied der Demokratischen Partei und hatte noch nie Sympathien für die Nazis. Musiker oder Schriftsteller hatte ich werden wollen, doch man bestand auf einem handfesteren Beruf. Deshalb ging ich zum Jurastudium nach Freiburg. Die Universität Freiburg war ein Mikrokosmos alter Streitigkeiten, des Hasses und der Gewalt, die Deutschland zerrissen. Die Studentenschaft zerfiel in zahllose Fraktionen. Es gab noch immer eine starke liberale Gruppierung, aber selbst dort waren Juden nur mehr geduldet. Die Nationalsozialistische Partei wurde stärker und gewann viele Mitglieder und Anhänger, indem sie den latenten Antisemitismus der Deutschen für sich ausnutzte. Und jetzt, vor ein paar Tagen in St. Moritz, musste ich feststellen, dass eine meiner Großmütter jüdischer Herkunft war. Unter den neuen Nazi-Gesetzen gelte ich nun nicht mehr als Arier. Am selben Tag Ankunft in Berlin. Herr Dr. Bauer! Hanna! Oh, ich freue mich so schön, dass Sie wieder da sind. Willkommen zu Hause. Hanna ist mein Hausmädchen und meine Köchin. Eine schwarzhaarige, ziemlich kräftige 35-Jährige. Immer fröhlich, immer adrett. Na, wie ist es Ihnen ergangen, Hanna? Die Wohnung ist geputzt. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Soll ich auspacken, Herr Dr. Bauer? Aber nein, nicht mehr jetzt, danke. Fräulein Rieger hat vor ein paar Minuten angerufen. Sie möchten sie bitte so bald wie möglich zurückrufen. Ja, dann will ich das mal lieber sofort machen. Hanna, es ist schon spät. Sie sollten zu Bett gehen. Ich bin nicht müde. Es war ja nicht zu viel zu tun, solange Sie weg waren. Ist alles in Ordnung? Ich will nicht neugierig sein, Hanna. Es ist der Hausmeister, Herr Heiliger. Hat er sich schlecht gegen Sie benommen? Es geht um Paul, meinen Verlobten. Nun... Der Herr Heiliger hat herausgefunden, dass Paul Halbjude ist. Und er sagt, wenn er uns nochmal zusammen sieht, dann zeigt er uns an. Es wäre Rassenschande. Und es tut mir leid, Herr Dr. Bauer. Aber ich bitte Sie, Hanna. Ich werde mit Herrn Heiliger reden. Ach, Sie sind 4 Monate weg gewesen. Sie wissen nicht, was passiert ist. Ich habe Paul gesagt, dass wir in Zukunft sehr vorsichtig sein müssen. Und da ist er wütend geworden und hat mich einen Feigling genannt. Jetzt will er mich nicht mehr sehen. Und seine Firma hat ihn rausgeschmissen. Das tut mir leid, Hanna. Wir reden später darüber weiter. Einverstanden? Jetzt wollte ich besser Fräulein Rieger anrufen. Ja, Herr Doktor. Gute Nacht. Oh, Liebling, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Karin bleibt selten über Nacht. Für alle Fälle aber deckt Hanna jeden Abend im Gästezimmer das Bett auf und macht es am folgenden Morgen wieder. So, meint sie, sei der Moral Genüge getan. Ich sah den Stapel Post durch. Die Morgenzeitung befand sich auch darunter. Diejenige, die ich im Zug gelesen hatte. Alle nicht-arischen Anwälte. Wo bist du? Hier, Im Arbeitszimmer. Ich erzählte ihr von meiner Zeit in St. Moritz. Sie sprach von den vielen Tagen und Nächten ohne mich, dass sie eines Abends auf einer Party einen Mann kennengelernt hatte, einen Attaché der britischen Botschaft, dass sie zu viel getrunken hatte. Du hast die ganze Aufregung hier gar nicht mitbekommen. Die Feiern von Hitlers Machtübernahme, die Leute sind ganz verrückt nach dem Mann. Eine Party nach der anderen. Und die Paraden. Eins muss man ihnen lassen, sie wissen, wie man Parteiveranstaltungen in Szene setzt. Wir müssen mal zusammen zu einer gehen. Ja, dass sie den Attaché wiedergesehen hatte, ihm gesagt hatte, dass sie einen anderen liebe. Er sei sehr nett gewesen. Und charmant. Wirklich. Marci fand das auch. Wie geht's, Marci? Ganz gut. Nur... Nur? Was? Ich sehe sie nicht mehr allein. Marci hat sich in einen Obergruppenführer oder sowas verliebt. Ein hoher SS-Mann. Du kannst dir nicht vorstellen, was eine Uniform bei Marci anrichtet. Karl Adriani heißt er. Sieht sympathisch aus. Ein sehr auf seine Wirkung bedachter Mann. Ich habe ihn noch nie lächeln sehen. Ich habe dich schrecklich vermisst. Du hast mir im Bett gefehlt. Ich habe dich auch vermisst. Hast du mit einer anderen Frau geschlafen? Und natürlich hast du das. Habe ich nicht. Glaubst du mir nicht? Nein. Ich glaube dir, Karin. Das solltest du vielleicht nicht tun. Hoppla, ist das ein Geständnis? Ich bin fast 27 und wir sind jetzt 3,5 Jahre zusammen. Meinst du nicht, es wäre an der Zeit, dass wir richtig zusammenleben? Was meinst du damit? Heiraten? Ja. Karin. Wir werden zusammen glücklich sein. Du bist so viel besser im Bett. Ach, du weißt schon, was ich meine. Ich liebe dich und ich will deine Frau sein und ich möchte Kinder von dir. Was ist los, Hans? Ich weiß nicht. Liebling, noch vor ganz kurzer Zeit... Ist da eine andere Frau? Nein, Karin, das ist es nicht. Hier, lies das. Was hat das mit dir zu tun? Du bist doch kein Jude. Nein, aber der Vater meiner Großmutter war Jude. Du machst Witze. Die Tatsache, dass vor 100 Jahren mal ein Jude in deiner Familie war, macht noch lange keinen Juden aus dir. Nach den neuen Gesetzen schon. Das glaube ich nicht. Liest du denn keine Zeitungen, Karin? Natürlich tue ich das, aber... Ich habe mit so vielen Leuten geredet, sie sagen alle, diese Anti-Juden-Geschichte dauert nicht lang. Hitler hat das seinen Nazis versprochen, jetzt muss er was tun, aber das ist bald vorbei. Wie kommst du darauf? Hast du je Mein Kampf gelesen? Nein. Bitte lass uns nicht über Politik reden. Wir reden nicht über Politik, Karin. Wir reden über unser Leben. Ich muss doch wissen, was auf mich zukommt. Kannst du das nicht verstehen? Es ist im Grunde ganz einfach, Karin. Ich werde vielleicht nicht für dich sorgen können. Ich habe mich so gefreut, dass du wieder da bist. Vielleicht geht ja alles gut. Endlich hatte ich mich entschieden, dich zu heiraten. Ich konnte gar nicht erwarten, es dir zu sagen. Es tut mir leid. Ja. Willst du nicht bleiben? Nein. Wir sehen uns morgen. 24. April. Was ich gesehen und erlebt habe, geht über die Wirklichkeit hinaus, wie ich sie kannte. In Bezug auf menschliches Verhalten oder was ich bislang unter menschlichem Verhalten verstanden habe, ist es unbegreiflich. An diesem Morgen fuhr ich mit dem Bus in mein Büro. Der Bus war voll, viele Leute mussten stehen, 2 junge SA-Männer saßen. Vor ihnen stand ein älteres Ehepaar. Er konnte selbst mit ausgestrecktem Arm den Griff an der Decke nur gerade erreichen. Sie stand eng an ihn gepresst und hielt sich mit beiden Händen an seinem linken Arm fest. Die Braunhemden starrten die beiden an. Einer von ihnen formte mit dem Zeigefinger eine Hakennase. Juden sollten nicht im selben Bus wie Deutsche fahren dürfen. Sie verpesten die Luft. In diesem Moment bremste der Bus. Bleib senkrecht, du Judensau. Lass sie in Ruhe, sie sind alt. Was sind Sie denn? Eine Judenfreundin? Es geht Sie überhaupt nichts an, was ich bin. An der nächsten Haltestelle stieg das Mädchen aus. Auch die beiden SA-Männer. Das Mädchen nahmen sie in ihre Mitte. Das neue Deutschland. Ein Mann neben mir senkte nur den Kopf und sah auf die andere Seite des Busses. Dort hing ein Schild. Hör zu, was deine Nachbarn reden. Guten Morgen, Herr Dr. Bauer. Magda. Ach, schön, dass Sie wieder da sind. Hitler. Gustav Angermann. Wie sehe ich aus, Herr Dr. Bauer? Braun, kommen Sie, Magda. Es ist gut, dass Sie wieder da sind, Herr Dr. Bauer. Ja, Magda, Bauer. Ich freue mich auch. Herr Dr. von Isenberg möchte Sie so bald wie möglich sprechen. Gut, aber lassen Sie uns erst ein paar Minuten miteinander reden. Wie geht es Ihnen? Was tut sich hier? Es ist schrecklich geworden, Herr Dr. Bauer. Was ist denn los? Weshalb flüstern Sie? Vor ein paar Tagen hat Gustav damit gedroht, Mikrofone in allen Büros zu installieren. Er ist schon seit Jahren in der Partei. Am Tag nach der Machtübernahme der Nazis tauchte er hier in seiner SA-Uniform auf. Er sagt, er ist Untersturmführer, was immer das heißen mag. Wir hätten ihn längst rausschmeißen sollen. Dr. Schwarz bestand immer darauf, ihn zu behalten. Wissen Sie, was mit Dr. Schwarz passiert ist? Nein. Er ist Jude, wie Sie wissen. Sie erinnern sich, wie er immer über Hitler und seine Bande geredet hat. Na, letzten Donnerstag. Dr. Schwarz war in seinem Büro und Gustav kam rein mit zwei Braunhemden. Sie haben ihn mitgenommen. Wohin? Ich weiß nicht. Kommt der Doktor von Isenberg nicht eingreifen? Er war bei Gericht, wie jeden Donnerstag. Hans! Guten Morgen, Herr Doktor. Hans, um Gottes Willen! Ich wusste ja gar nicht, dass du hier bist. Ich bin gerade reingekommen. Mensch, bin ich froh, dich zu sehen. Komm, setz dich. Klaus, Magda hat mir von Sigmund erzählt. Ja, ich war leider bei Gericht. Klaus, können wir rauskriegen, wohin Angermann Sigmund gebracht hat? Das weiß ich schon. Die SA hat Umerziehungslager für Staatsfeinde eingerichtet. Juden, Kommunisten, für alle, die sie nicht mögen. Was sich dort aber wirklich abspielt, ist Mord und Folter. Ich versuche, ihn rauszuholen. Wie? Ich habe Verbindungen. Zum ersten Mal in meinem Leben ist mein Name zu etwas gut. Diese Idioten nehmen automatisch an, dass ich auf ihrer Seite stehe. Klaus, Vorsicht. Vorsicht? Heil Hitler! Sie waren seit mehreren Tagen nicht im Büro, Herr Angermann, und konnten auch zu Hause nicht erreicht werden. Was ist Ihre Entschuldigung? Ich brauche keine Entschuldigung. Ich hatte einen Auftrag der SA zu erfüllen. Solange Sie in dieser Kanzlei angestellt sind, gibt es für Sie keine anderen Aufträge. Die Zeiten haben sich geändert, Herr Dr. von Isenberg. Ihr Dienst dauert von 9 bis 6. Daran hat sich nichts geändert. Das werden wir sehen. Am Donnerstagmorgen kamen Sie mit zwei Ihrer Schläger hier rein und nahmen Dr. Schwarz fest. Warum? Die Juden sind unsere Feinde. Wissen Sie, dass wir Sie nur wegen Dr. Schwarz bei uns behalten haben? Persönliche Gefühle haben damit nichts zu tun. Die Juden sind die Feinde Deutschlands. Sie sind inkompetent und faul, Angermann. Dr. Schwarz hatte Mitleid mit Ihnen, weil Sie ihm sagten, Sie müssten für Ihre Mutter sorgen. Ich habe gehört, wie er den Führer und die Partei verleumdet und beschimpft hat. Das haben Sie auch gehört. Es wäre Ihre Pflicht. Sagen Sie uns nicht, was unsere Pflicht ist, Sie miese Ratte. Sie. Das wird Folgen haben. Welche? Und von wem? Stimmt es, dass Sie Mikrofone in unseren Büros installieren wollten? Das war nur ein Scherz, Herr Dr. Sie sind entlassen! Das akzeptiere ich nicht! Ach, raus! Hauen Sie ab! Das war nicht unbedingt klug. Vielleicht nicht. Klaus, ich muss noch ein paar Minuten mit dir reden. Du hast die gestrige Zeitung mit der neuen Verordnung gelesen? Natürlich. Dadurch ist es unmöglich geworden, dass Schwarz weiter in der Kanzlei bleibt. Er wird heute Nachmittag um 3 freigelassen. Seine Frau und er müssen innerhalb von 4 Tagen das Land verlassen haben. Tja, Klaus, es tut mir leid, das zu sagen. Du verlierst mich vielleicht auch. Was meinst du damit? Meine Großmutter hat einen kleinen Fehler gemacht. Ihr Vater war Jude. Nur weil dein Urgroßvater... Das ist doch lachhaft. Gib mir die Papiere und ich bringe das in Ordnung. Das kann bei deinem familiären Hintergrund nicht schwer sein. Ich will nicht aus unserer Kanzlei ausscheiden. Ich bin Deutscher. Ich will ganz bestimmt nicht das Land verlassen. Es war bereits dunkel, als ich das Büro verließ. Ich beschloss, einen Schaufensterbummel zu machen. Überall fiel mein Blick auf Relikte des 1. April... des Boykotttages, an dem vor allen jüdischen Geschäften SA-Leute standen, um keine Kunden hineinzulassen. Wer diesen Absperrungen trotzte, wurde fotografiert. Schaufensterscheiben waren zerbrochen. Auf den Scherben konnte man noch einzelne Worte in roter Farbe entziffern, etwa Jude oder jüdisches Geschäft. Andere Fenster waren mit Hakenkreuzen beschmiert oder trugen Schilder »Deutsches Geschäft« oder »Arischer Inhaber und arisches Personal«. SA-Männer fuhren auf großen Lastwagen vorbei. Sie sangen das Horst-Wessel-Lied. wenn Judenblut vom Messer spritzt. Niemand wandte den Kopf. Man hatte sich bereits daran gewöhnt. Dann sah ich die braunen Hemden. Sie bildeten einen Halbkreis, der sich von der Kneipe auf der anderen Straßenseite bis in die Mitte der Straße erstreckte und den Verkehr blockierte. Vor der Kneipe brannte etwas. Die Flammen schlugen immer höher und verbreiteten einen beißenden Geruch. Zwei Polizisten versuchten, die Kette der Braunhemden zu durchbrechen. Sie wurden geschlagen und getreten. Neben mir stand ein Mann, wie angewurzelt da, und starrte in Richtung Feuer. Woher kommt dieser schreckliche Geruch? Das sind Bolschewisten. Die SA-Männer haben sie aus der Kneipe geschleift, mit Benzin übergossen und angezündet. Schweigend und ohne uns umzublicken gingen wir. Der Geruch brennenden Fleisches war noch immer in meiner Nase. Ich wollte mich übergeben, konnte jedoch den Mund nicht öffnen. Ich fand ein Taxi und fuhr nach Hause. Heil Hitler, Herr Dr. Bauer! Der Hausmeister. Er trug eine Armbinde mit Hakenkreuz. Ich möchte mit Ihnen reden, Herr Heiliger. Oh, natürlich, Herr Dr. Bauer. Ich bin immer für die Mieter da. Ich möchte mit Ihnen über Hannah reden. Hannah? Ja. Sie wissen, dass sie ein Problem hat und ich habe gehört, dass Sie ihr gedroht haben. Ich tue nur meine Pflicht. Würden Sie mich bitte ausreden lassen. Hannas Verlobter ist Halbjude. Bei dem gegenwärtig herrschenden Klimasteller ist ein Problem da, ein sehr schweres sogar. Aber es ist wirklich ihr eigenes, persönliches Problem. Sie waren ziemlich lange weg, Herr Dr. Bauer. Das ist ein neues Deutschland. Die Juden sind unsere Feinde. Jeder, der sich mit einem Juden einlässt, ist ein Verräter. Hanna als Verräterin zu bezeichnen, ist doch einfach lächerlich. Die Reinheit unserer Rasse muss bewahrt werden. Jede deutsche Frau, die mit einem Juden Geschlechtsverkehr hat, macht sich der Rassenschande schuldig. Das ist ein Verbrechen, Herr Dr. Bauer. Und es ist meine Pflicht, die Behörden davon zu informieren. Sie scheinen Ihre Pflichten sehr ernst zu nehmen, Herr Heilige. Absolut. Spionieren und denunzieren galten einmal als verwerflich und unmoralisch. Bei allem Respekt vor Ihnen, Herr Dr. Bauer, aber Sie müssen eine Menge lernen, wenn Sie nicht in Schwierigkeiten kommen wollen. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler, Herr Dr. Bauer. Sie haben mich noch gar nicht in meiner Uniform gesehen, oder? Nein. Heinz ist in der Hitlerjugend. Er wächst im richtigen Geist auf. Deshalb will der Führer Sie schon so früh. Sie haben gute Vorarbeit geleistet. Du kommst spät. Karin, ich hatte keine Ahnung, dass du auf mich wartest. Du bist vor einer Stunde aus deinem Büro weggegangen. Wo bist du gewesen? Ich bin ein Stück zu Fuß gegangen und war noch kurz bei Heiligers. Heute ist Eva und Viktors Party. Ich kann heute Abend auf keine Party gehen. Warum nicht? Ich bin viel zu müde. Ach komm schon, unsere erste wirklich, gemeinsame Karin, Party nach so vielen Monaten. Karin... Liebling, ich verstehe dich ja, du machst dir Sorgen. Ich könnte mit Karl reden. Karl? Karl Adriani, Marcis Freund, er ist ein Host hier bei der SS. Ich bin sicher, Karin, ich bitte dich, rede nie mit ihm darüber. Er ist kein Ungeheuer. Tatsächlich ist er ziemlich versprich menschlich. Versprich es mir gleich. Gut, ich verspreche es dir. Warum gehst du nicht einfach hin? Nur mit dir. Ich gehe noch rasch unter die Dusche. Dunkler Anzug. Ich zog mich fertig an und schaute in den Spiegel. Da stand ich, ausgehbereit, alles wie immer. Der Geruch war noch immer in meiner Nase und ich sah die Flammen. Ich nahm die Flasche 4711 und schüttete noch etwas über meine Hände und mein Gesicht. Oh, um Himmels Willen, du riechst wie eine Nutte. Wie willst du das wissen? Hans, wir wollen uns heute Abend amüsieren. Ja, natürlich. 27. April. Die Party bei Viktor und Eva Brandt. Karin! Du siehst toll aus. Hans! Eva, du siehst wirklich fantastisch aus. Was für eine herrliche Überraschung. Viktor, schön, dass ich dich nach so langer Zeit... Heil Hitler, Herr Brandt! Heil Hitler, schön, dass Sie gekommen sind. Alfred, darf ich Sie mit zwei unserer besten Freunde bekannt machen? Karin Rieger und Dr. Johannes Bauer. Herr Hitler. Ich habe Sie in Ihrer Uniform gar nicht erkannt. Ich bin seit 6 Jahren Parteimitglied. Gratuliere, Herr Dr. König. Danke, Herr Dr. Bauer. Karin. Viktor, da kommt meine Frau. James. Ach, Heil Hitler, Frau Dr. König. Liebling, das ist James Vaters. Dr. Bauer? Ich bin sehr froh, Sie kennenzulernen, Herr Dr. Bauer. James ist Attaché in der britischen Botschaft. Sehr erfreut, Mr. Charters. Ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu treffen. Du weißt, ich versuche immer dort zu sein, wo du gerade bist. Ich hoffe, du erweist mir die Ehre, ein Glas mit mir zu trinken. Vielleicht. Das Übliche? Ja, Whisky. Mit Soda? Ja. Und Sie, Herr Dr. Bauer? Nichts, danke. Das ist der Mann... Derjenige, welcher beinahe... Ja. Lass uns was trinken. Sieht gut aus. Jung und männlich. Ich schaue mich ein bisschen um. Meine Herren, wenn Sie sich ins Speisezimmer begeben wollen, das Buffet ist eröffnet. Hans? Ja, Eva. Eva ist Ende 30 und war vor ihrer Ehe ein gesuchtes Fotomodell. Sie hat ihre Figur und die Form ihrer langen Beine erhalten. Das macht sie zu einer fast königlichen Erscheinung. Victor stand an der Bar. Siehst du das junge Paar? Die beiden haben vor 6 Monaten geheiratet. Jetzt erwartet sie ein Kind und er hat seine Stellung verloren. Juden? Sie, ja. Die Firma, für die er gearbeitet hat, war sehr großzügig. Man wollte ihm eine Chance geben. Wenn er sich scheiden ließ, konnte er seine Stelle behalten. Das hat er abgelehnt? Sie sind sehr verliebt. Und er ist ein anständiger Junge. Wäre er das nicht, hätte er seine Stelle noch, die Moral des Dritten Reichs. Um Himmels Willen, Hans, nicht so laut. Ich versuche, Victors Karriere nicht zu gefährden. Sie ist alles, was er hat. Alles, was er hat. Eva, was ist mit dir? Mein Vater ist Jude. Zu viele Leute wissen davon. Und Victor versucht, sich mit den Behörden zu arrangieren. Deshalb hat er so viele Parteibonzen eingeladen und macht Menschen vor. Nicht. Mein Tisch ist anscheinend in diesem Zimmer. Ja, das ist richtig, Herr Dr. König. Ihrer steht dort drüben. Ah ja, danke. Victor hat auch Karl Adriani eingeladen. Über Margie natürlich. Warum Karl Adriani? Er ist verantwortlich für das, was Sie Schutz des deutschen Blutes nennen. Margie sagt, sie will alles versuchen, um ihn heute Abend herzubringen. Ach, es wäre so wichtig. Eva war blass und nervös. Im Speisezimmer stand Victor am Buffet, neben ihm der Schriftsteller Ludwig Butler. Als Butler mich sah, winkte er. Vor 5 Jahren gelang Butler eine literarische Sensation mit seinem ersten Roman. Zum ersten Mal wurde darin der Krieg realistisch in all seiner Hässlichkeit und Sinnlosigkeit dargestellt, ohne jede Glorifizierung. Die Nazis haben ihm diese Todsünde wieder den deutschen Geist niemals verziehen. Man muss erst das Alte abreißen, bevor man etwas Neues baut. Das war einmal eine Parole der Kommunisten. Der Führer hat uns gelehrt, von unseren Feinden zu lernen. Haben Sie Hitlers Rede im Radio gehört? Hochinteressant. Ich hatte keinen Hunger, verließ das Buffet mit kaum halb vollem Teller und fand meinen Tisch. Guten Appetit, Herr Dr. König. Das ist doch Ludwig Butler, oder? Ja, das ist er. Und wie kommt er hierher? Er hat ein Auto, Herr Dr. König. Das meine ich nicht, das wissen Sie ganz genau. Ich bin jedenfalls froh, dass ich nicht an seinem Tisch sitzen muss. Nun, dafür haben Sie mich bekommen. Wo ist Ihre schöne Begleiterin? Ich weiß nicht. Ist Ludwig Butler ein Freund von Ihnen? Ich denke, das kann man sagen. Und auch ein Freund von Victor. Hat Victor ihn nicht eingeladen? Er hat auch mich eingeladen. Ich bin nicht sein Freund. Sie essen an seinem Tisch, Herr Dr. König. Was ist aus dem Juden in Ihrer Kanzlei geworden? Wenn Sie Dr. Schwarz meinen, er scheidet aus unserer Kanzlei aus. Mit Juden wollte ich noch nie was zu tun haben. Die haben etwas absolut Minderwertiges an sich. Die meisten stinken noch. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, mein Herr, aber wenn Sie eine Rede halten wollen, dann klopfen Sie doch bitte an Ihr Glas und erheben Sie Heben Sie sich Ihre unverschämten Bemerkungen für Ihre Bücher auf, Herr Butler. Ein Mann und eine Frau kamen herein und setzten sich an Butlers Tisch. Butler erhob sich und durch die Begrüßung löste sich die Spannung. Ja, ich muss mich jetzt entschuldigen. Ich will versuchen, meine Freundin wiederzufinden. Wäre ich geblieben, hätte ich König verprügelt. Er ekelt mich physisch an. Ob ich vielleicht überempfindlich auf seine scheußlichen Bemerkungen über Juden reagiert habe, weil ich mich angesprochen fühlte? Ich bin keiner von ihnen. Aber die Judenfrage ist zurzeit in aller Munde. Die Leute reden über nichts anderes. Wir sehen zu, wie Hitler das erste seiner Ziele zu verwirklichen beginnt. Die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Leben Deutschlands. Persönlich fühle ich mich nicht betroffen. Ich bin kein Jude. Der Geruch von brennendem Menschenfleisch stieg mir wieder in die Nase. Hans, wo bist du gewesen? Ich habe etwas gegessen. Wir haben uns hier unterhalten. Karin hatte keinen Hunger. Lass mich los, James. Wird Zeit, dass Sie übernehmen, Herr Dr. Bauer. Bis dann, Karin. Am Portal hatten sich zwei SS-Männer aufgebaut. Was ist denn da los? Machi kam herein, gefolgt von einem großen SS-Offizier. Die Haltung des Mannes strahlte Macht aus. Darf ich euch Obergruppenführer Karl Adriani vorstellen? Meine alten Freunde Eva und Victor. Guten Abend. Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Sehr nett von Ihnen, mich zu Ihrer Party einzuladen. Ich habe Sie natürlich auf der Bühne gesehen, Herr Brandt, und bin seit jeher ein Bewunderer Ihres Könnens, oder sollte ich besser Ihrer Kunst sagen? Meinen besten Dank, Obergruppenführer. Ich heiße Adriani. Herr Adriani, ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Meine Liebe. Guten Abend, Fräulein Rieger. Fantastisch. Guten Abend, Herr Adriani. Das ist Dr. Bauer. Oh ja, ich hoffe, Sie werden sehr glücklich. Heil Hitler, Obergruppenführer Adriani. Heil Hitler, kennen wir uns? Ich hatte die Ehre, Herrn Obergruppenführer auf einem Empfang beim Führer kennenzulernen. Wenn Herr Obergruppenführer sich erinnern wollen, Dr. König. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Hast du keinen Hunger, Karl? Doch, großen sogar offen gestanden. Komm, Karen, leist uns Gesellschaft. Du auch, Hans. Ich habe bereits gegessen. Ich empfand Scham. Ich schämte mich für Eva und Victor, für Margie, für alle, die an dieser Scharade teilnahmen. Ich wollte auch nicht mit Karin zusammen sein. Ich fühlte mich von allen entfernt. Hans! Ludwig Butler. Er hielt eine Flasche in der Hand und bedeutete mir, zu ihm zu kommen. Ich folgte ihm in Evas kleines Wohnzimmer. Was hältst du davon? Ah, Cognac Napoleon. Lies die Jahreszahl. 100 Jahre alter Cognac Napoleon. Wollen sehen, ob er uns wieder zu einem klaren Kopf verhilft. Ich habe ihn unter der Bar gestohlen. Er war unter der Theke versteckt. Mit Dank an Viktor Brandt. Auf die Juden, die Kommunisten und unseren geliebten Kaiser Wilhelm II. Ich war heute bei einem von der Bande, beim ehrenwerten Dr. Josef Goebbels. Wie war's? Zauberhaft. Er ist so ein charmanter Mann. Er hat von mir im Staub gelegen, mir die Füße geküsst. Ich werde sie nie mehr waschen. Er will, dass ich Mitglied der Reichskulturkammer werde. Ich habe ihn gefragt, ob es stimmt, dass deren Präsident gesagt hat, wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. Goebbels ließ sich nur ungern daran erinnern. Er sagte, es beziehe sich auf die jüdische sogenannte Intelligenzia, sicher nicht auf die rein arische Kultur des deutschen Volkes. Ich fragte ihn, was das Wort arisch bedeutet. Er wurde ein wenig ungehalten. Ich sagte ihm, ich hätte erfahren, dass die ursprünglichen Arier die indoeuropäischen Vorfahren der Indo-Iraner seien und fragte ihn, ob er diese Stämme für die Ahnen des deutschen Volkes hielte. Da wurde Goebbels wütend. Aber aus mir unerfindlichen Gründen versuchte er es zu verbergen. Er humpelte um seinen Schreibtisch herum, um mir zu sagen, der Führer höchstpersönlich sei interessiert an meiner aktiven Mitwirkung bei der nationalsozialistischen Anstrengung zur Reinigung der nationalen Kultur. Ich sagte, dass ich zu mehreren Lesungen im Ausland verpflichtet sei und ein paar Tage bräuchte, um meine Aktivitäten neu zu ordnen und anders zu organisieren. Ich soll nächste Woche wiederkommen, um ihm meine Antwort mitzuteilen. Bis dahin bin ich aber schon in Paris. Was ich ihm natürlich nicht mitgeteilt habe. Wann fährst du? Morgen früh 7:00. Ich will kein Risiko eingehen. Weißt du, Hans, während des ganzen Gesprächs mit Goebbels beschäftigte mich nur eine Frage. Wenn ich jetzt eine Pistole hätte, brächte ich wohl den Mut, auf das Schwein zu erschießen? Du wärst draufgegangen und sein Tod hätte nichts geändert. Ich weiß. Andere riskieren jeden Tag ihr Leben. Hast du je eins hiervon gesehen? Die Vergewaltigung Deutschlands. Deutschland befindet sich in der Hand einer Bande von Mördern und Wahnsinnigen. Hitlers Schergen sind durch die Machenschaften habgieriger Industrieller und korrupter Aristokraten an die Macht gekommen und haben begonnen, ihre Gegner zu ermorden. Durch die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes sitzt die Hitler-Diktatur nun fest im Sattel. Juden und Nichtjuden werden in Konzentrationslager verschleppt, gefoltert und ermordet. Die Wiederaufrüstung Deutschlands beginnt. Das kann eines bedeuten: Vorbereitung auf einen Angriffskrieg. Es ist noch nicht zu spät. Die Mehrheit des deutschen Volkes muss sich zusammenschließen und in den Kampf um die Freiheit eintreten. Wir müssen die Nazis mit ihren eigenen Waffen schlagen, durch Terror, Attentate, Brandstiftung. Das Komitee für Freiheit und die Vernichtung der Nazi-Bande. Bist du aktiv dabei? Ich habe ein paar Ihrer Flugblätter geschrieben, das ist alles. Aber wo werden Sie gedruckt? Unter dem Anhalter Bahnhof. Es war ein ausgezeichnetes Versteck, aber Sie wurden verraten. Der Spitzel war Jude. Was? Die Nazis hielten seine Frau und die vier Kinder als Geiseln fest. Man hatte ihm Pässe und ein Ausreisevisum für die ganze Familie versprochen. Als er dann zu den Behörden ging, hatte man nie von ihm gehört. Von seiner Frau und seinen Kindern war auch nichts bekannt. Er drehte durch, versuchte den Beamten zu erwürgen und wurde verhaftet. Er schnitt sich die Kehle durch. Ich verlasse Deutschland aus rein egoistischen Motiven. Mein Gespräch mit Goebbels war eine Falle. Sie wollen, dass ich mich sicher fühle, bis sie bereit sind zuzuschlagen. Dass ich kein Unbekannter bin, ist ihnen dabei scheißegal. Du bleibst? Ja. Du kennst doch Konrad Willmann. Ja, natürlich. Seine Frau und er sind Freunde von mir. Stimmt es, dass er der Partei beigetreten ist? Ja, das stimmt. Aber du kannst ihm vertrauen. Er ist zufällig mein Ex-Schwager. Durch ihn will ich meine frühere Frau wissen lassen, wo ich bin. Er schrieb seine Pariser Adresse auf ein kleines Stück Papier und steckte es mir zu. Er ist der Einzige, der ihre Adresse hat. Mir würde sie sie nie geben. Ich bin ein rotes Tuch für sie. Das Wohnzimmer meiner Frau. Was zum Teufel macht ihr denn hier? Ja, wir wollten uns in Ruhe unterhalten. Ein bezaubernder Raum. Sie sind Ludwig Butler. Ich erkenne Sie von Fotos wieder. Es ist eine Ehre für mich, Sie persönlich kennenzulernen. Danke sehr, Herr Adriani. Das ist Dr. Bauer. Wir sind alte Freunde. Ich habe Herrn Dr. Bauer bereits kennengelernt. Der Cognac war sehr gut. Sehr gut. 100 Jahre alter Cognac. Tut mir leid, Victor. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen, Herr Butler. Ich bin natürlich ein Laie, aber ich halte Sie für einen brillanten Autor. Besten Dank. Ich hoffe, es wird nicht zu schwierig für Sie sein, sich in Ihrer Arbeit unserem neuen Deutschland anzupassen. Was meinen Sie mit anpassen? Oh, ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin nur Laie. Sie sind der Schriftsteller. Ich bin sehr froh für Eva und Victor. Marty hat das ausgezeichnet gemacht. Erst war Adriani unerbittlich. Niemals würde er einen Fuß in ein jüdisches Haus setzen. Und wer hat sie ihn dann doch dazu gekriegt? Ganz einfach. Sie hat sich geweigert, mit ihm zu schlafen, wenn sie nicht zu der Party ging. Ist das nicht zum Schreien? Das ist das richtige Wort, ja. Jetzt müssen Eva und Victor sich nicht scheiden lassen. Stand denn das zur Debatte? Ja, natürlich. Victor muss doch von irgendwas leben, oder? Er ist nun mal Schauspieler. Er kann nichts anderes. Eva hat es selbst vorgeschlagen. Und wie dachte Victor darüber? Ich weiß nicht. Bitte lass uns von was anderem reden. Ein schrecklicher Abend. Nie wieder rede ich mit James. Ich dachte, er sei ein anständiger Kerl, aber er läuft mir ständig hinterher und will mich anfassen. Wenn eine Frau mit einem Mann ins Bett geht. Ja. Was? Ja. Ja, ich habe mit ihm geschlafen. James bedeutet mir gar nichts. Bitte glaub mir das. Es war nur... Du warst so lange weg. Du hast mir gefehlt. Ich habe deinen Körper vermisst. Deshalb hast du James. Das ist logisch. Schwanz ist Schwanz. Nicht so obszön. So hast du noch nie mit mir geredet. Tut mir leid, ich habe vielleicht zu viel getrunken. Willst du mich nicht mehr? Ach, Karin. Ist es wegen James? Ach, zum Teufel mit James. Gib mir etwas Zeit. Natürlich. Lass uns schlafen. Du willst wirklich, dass ich bleibe? Leichter spazieren, Fähnlein voran, Führer voran, Hommes, Hommes, Hommes, Hommes, Hommes, Hommes. Und mit der Genehmigung des Ermächtigungsgesetzes einer Vollmacht ausgehändigt, die zuvor kein deutscher Reichskanzler gesetzt. Die Hunderttausenden von euch, die ihr jetzt zuhören in ganz Deutschland. Deutsche Wahrheit, Wahrheit und der Judenführerei! Deutsche Wahrheit, Wahrheit und der Judenführerei! Bauer. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Bauer. Magda. Könnten Sie bitte sofort zu Dr. Schwarz in die Wohnung gehen? Magda, ist was passiert? Ich weiß es nicht. Frau Schwarz hat mich gerade angerufen. Sie wirkte völlig aufgelöst. Ich habe auch Dr. von Isenberg angerufen. Ja, ja, in Ordnung, Magda. Danke, ich bin so schnell wie möglich dort. Dr. Schwarz ist doch Jude, nicht? Ja. Warum fragen Sie, Herr Dr. Hirsch, ich darf keine arischen Patienten behandeln. Sigmund Schwarz lag auf dem Teppich, auf dem Rücken. Er war tot. Eine Pistole lag neben seiner rechten Hand. Da kann ich nichts mehr tun. Die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Klaus von Isenberg trat ein. Er nickte mir zu und schaute auf Sigmund Schwarz Leiche. Er schluckte. Ich bemerkte ein Stück Papier auf dem Schreibtisch. Rühren Sie bitte nichts an. Meine geliebte Helene, es tut mir leid, dass ich dir das antun muss. Ich weiß, deine Schwester in Chile freut sich, wenn du zu ihr ziehst. Für mich kommt so ein Wechsel zu spät. Haben Sie diese Notiz gesehen? Nein. Meine Heimat und meine Arbeit sind hier. Und wenn mein Land mich nicht mehr will, dann bedeutet das mein Ende. Sie hätten nach London gehen können. Es war alles arrangiert. Hätte er sich in England als Anwalt niederlassen können? Nein. Drei Männer traten ein. Einer trug einen normalen Anzug, ein SA-Mann mit einer weißen Armbinde als Zeichen, dass er der Polizei zugeteilt war, und ein Fotograf. Hi, Littler. Ich bin Inspektor Sonntag. Dr. Hirsch. Hirsch. Sie sind Jude. Ja, der Verstorbene war ebenfalls Jude. Ich gehe davon aus, dass nichts berührt oder verändert wurde. Nicht seitdem wir hier sind. Da liegt eine Notiz auf dem Schreibtisch, Inspektor. Der Inspektor las das Papier, ohne es zu berühren. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war bitter und traurig. Ich schlage vor, wir vernichten den Zettel. Das würde ich nicht tun, Obersturmführer Brause. Diese Notiz ist Beweismaterial. Sie bestätigt, dass der Verstorbene Selbstmord verübt hat. Da bin ich anderer Meinung. Ihre Meinung ist mir herzlich egal. Es geht hier um Fakten, nicht um Meinungen. Haben Sie den Totenschein schon ausgestellt, Dr. Hirsch? Noch nicht, Herr Inspektor. Also, legen Sie los. Einen Augenblick. Obersturmführer Brause kickte die Pistole aus dem Blickfeld der Kamera. Sie legen die Pistole wieder dorthin, wo sie war. Benutzen Sie das Taschentuch. Das ist ein Befehl. Ich stehe nicht unter Ihrem Kommando, Inspektor. Ich bin Ihrer Abteilung nur zugeteilt, um die Interessen der Partei zu schützen. Der Inspektor zuckte mit den Achseln und tat es selbst. Die Kamera blitzte. Totenschein und Polizeibericht werden als Todesursache Herzversagen feststellen, Inspektor. Alles andere bringt Sie in ernsthafte Schwierigkeiten. Sie unterstützen damit nur die antideutsche Gräuelpropaganda. Ihre Kollegen sind in solchen Fällen viel verständnisvoller gewesen. Dr. Hirsch ließ das ausgefüllte Formular auf dem Schreibtisch liegen, als er sich erhob. Sie haben das unterschrieben, Herr Dr. Hirsch. Sie als Arzt und Jude. Er nahm seine Tasche und verließ den Raum. Der SA-Mann griff nach dem Abschiedsbrief und zündete ein Streichholz an. Die Flamme stach mir in die Augen. Und wieder erinnerte ich mich an den Geruch von verbranntem Fleisch. Fehlt Ihnen etwas, Herr Doktor? Dr. Schwarz ist tot. Oh nein. Oh, dieser nette Herr. War er krank? Er hat sich umgebracht. Arme Frau Schwarz. Das nennt man jetzt Herzversagen. Möchten Sie frühstücken, Herr Dr. Bauer? Fräulein Rieger ist noch nicht aufgestanden. Danke, ich habe keinen Hunger. Hanna, ich habe mit Herrn Heiliger über Sie und Ihren Verlobten gesprochen. Ich bin nicht weit gekommen. Danke, dass Sie es versucht haben. Ich habe nichts von Paul gehört. Haben Sie versucht, ihn zu erreichen? Ich habe einige Male bei ihm angerufen. Aber es meldet sich niemand. Vielleicht war er nicht zu Hause. Ja, es ist bestimmt entsetzlich, Jude zu sein. Ich rief meine Sekretärin an. Magda, sagen Sie bitte alle meine Termine ab. Ich komme heute nicht in die Kanzlei. Ja, es ist gut, Herr Dr. Bauer. Herr von Isenberg möchte Sie noch sprechen. Bitte. Hans. Ja? Ich hatte eben einen Anruf von Alfred König. Zu allem Überfluss. Er tut so, als wäre er ein Freund von dir. Frechheit. Das ist der übelste Winkeladvokat, der mir je begegnet ist. Na, dann ist es erledigt. Was denn? Er hatte gehört, dass wir wegen der Verordnung einen neuen Sozius suchen. Was hast du ihm gesagt? Nichts. Ich wollte erst mit dir sprechen. Sag ihm, er soll sich zum Teufel scheren. Gut, ich rufe dich später wieder an. Bis dann. Bis dann. Was war denn heute Nacht so Dringendes? Dr. Schwarz, unser Sozius, er ist tot. Wie schrecklich. Es tut mir leid. Kam es plötzlich? Ich meine, woran ist er gestorben? Er hat sich umgebracht. Warum? Darüber möchte ich nicht reden, Karin. Ich glaube nicht, dass ich ihm je begegnet bin. War er Jude? Ja. Hans, ich muss dir etwas sagen. Es ist aber vertraulich. Worum geht es? Wirklich, Hans, erwähne niemals, dass ich dir davon erzählt habe. Ja, in Ordnung. Marci hat mich angerufen. Karl Adriani hat mit ihr über dich gesprochen. Er findet dich sehr nett. Aber? Nun, er ist, wie soll ich sagen, er ist besorgt wegen einiger Freunde von dir. Zum Beispiel? Ludwig Butler. Was soll mit ihm nicht stimmen? Goebbels hat Butler aufgefordert, der Reichskulturkammer beizutreten. Liebling, dieser Adriani ist ein sehr mächtiger Mann. Ja, ich weiß. Was hat dir Martin noch erzählt? Das klingt für dich vielleicht blöd, ist es aber nicht. Adriani hat dich gestern beobachtet. Du hast kein einziges Mal gegrüßt wie die Nazis. Du meinst Heil Hitler? Ja, ich warne dich, Hans. Den entgeht nichts. Sagst du den Heil Hitler? Natürlich. Zuerst kam ich mir ein bisschen lächerlich dabei vor, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Das ist doch auch gar nicht wichtig, oder? Wenn Ihnen so viel daran liegt. Bitte, Liebling, versprich mir etwas. Was? Triff dich nicht mehr mit Ludwig Butler. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. In ein paar Stunden würde Ludwigs Zug die französische Grenze passieren. Ich verspreche es dir. Ich bin so froh. Danke. Adriani scheint davon auszugehen, dass wir heiraten. Ja, das ist meine Schuld. Ich habe Marci davon erzählt und sie hat es ihm weitererzählt. Ich war mir so sicher, Liebling. Ich hätte nie gedacht, dass du... Gehst du heute nicht ins Büro? Nein. Willst du, dass ich gehe? Nein. Sag es mir bitte offen. Ich verstehe, wenn du allein sein willst. Das ist es nicht, Karin. Am liebsten würde ich alle Fenster und Türen schließen und hinter schalldichten Mauern leben. Ich will vergessen, dass es Nazis und Juden und Folter und Tod gibt. Morgen ist es bestimmt schon besser. 1. Mai 1933. Berlin hatte sich verändert. Die Straßenschilder und die Gebäude waren dieselben, aber die Menschen waren Fremde. Und diese Fremden hatten die Stadt verändert. Die Stadt, die ich gekannt hatte, gehörte der Vergangenheit an. Und aus einem unerklärlichen Grund war auch Karin Teil dieser Vergangenheit geworden. Ich saß an meinem Schreibtisch und las, konnte mich aber nicht auf meine Lektüre konzentrieren. Neben meinem Kalender entdeckte ich das kleine Stück Papier mit Ludwig Butlers Adresse in Paris. Er hatte mich gebeten, es Konrad Willmann zu übergeben. Ja? Hier ist Hans Bauer. Hallo, Hans. Konrad, ich rufe dich an, weil Ludwig mich... Ja, ich weiß. Warum kommst du nicht heute Abend vorbei? Ja, das tue ich. Und Konrad, es wäre vielleicht... Hast du einen Wagen? Nein, aber ich... Fahrer, hol dich um 7:45 ab. Bis nachher. Was war mit ihm los? Warum war er so kurz angebunden? Fast unhöflich. Ich wusste, dass er im Begriff stand, das neue Stück von Gerhard Hauptmann zu inszenieren. Vielleicht hatten die Proben begonnen. Dr. Bauer? Der Fahrer war sehr groß und dünn, ein hageres Gesicht. Schweigend führte er mich zu einem grauen Rolls-Royce. Das Fenster zwischen dem Fahrer und dem Fond des Wagens war geschlossen. Wir bewegten uns geraume Zeit im dichten Stadtverkehr, bis wir die Innenstadt hinter uns hatten. Nach einigen Minuten kamen wir zu einer Kreuzung, an der wir in eine Nebenstraße abbogen, die nicht asphaltiert zu sein schien. 20 Minuten später sah ich grelle Lichter vor mir. Die Konturen eines großen Gebäudekomplexes zeichneten sich ab. Ein ummauertes Gelände mit hohen Türmen an den Ecken, von denen das Licht ausging. Es schien sich um Suchscheinwerfer zu handeln. Ich kurbelte mein linkes Fenster herunter, um besser sehen zu können. Einer der Suchscheinwerfer erfasste den Rolls-Royce, blieb einen Moment lang auf ihm liegen, bis er sich weiterbewegte. Plötzlich hörte ich eine Walzermelodie in voller Lautstärke aus Lautsprechern dröhnen. Der Fahrer trat aufs Gaspedal und das Tor raste auf uns zu, in weißes Licht getaucht und flankiert von Braunhemden mit Gewehren. Eine plötzliche Panik befiel mich. Genau in diesem Moment bog der Fahrer scharf nach rechts ab. Der Wagen schoss auf einer anderen ungepflasterten Straße von dem Komplex fort und nach ein paar Minuten waren wir wieder auf der Hauptstraße. Ich drehte das Fenster runter, das uns trennte. Was zum Teufel tun Sie da? Dachte, Sie würden sich gern mal ansehen, Herr Doktor. Das ist ein Konzentrationslager, nicht wahr? Ein Umerziehungslager, Herr Doktor. Ich dachte an das, was ich von Ludwig Butler und Klaus von Isenberg über diese Lager gehört hatte. Die Häftlinge würden gefoltert, bis sie zusammenbrachen und starben. Sogenannte Staatsfeinde würden hingerichtet und verbrannt oder verscharrt, ohne auch nur den Anschein eines ordentlichen Verfahrens. Ludwig hatte erzählt, dass während der Folterungen fröhliche Musik gespielt wurde, um das Schreien und Flehen der Opfer zu übertönen. Schön, dich zu sehen. Hans! Konrad, wie geht's dir? Miserabel. Ich habe Proben. Vor dem Kamin saßen zwei Frauen. Die jüngere erhob sich. Ich hatte Barbara schon gekannt, lange bevor sie Konrad Willmann heiratete, der damals ein junger, aufstrebender Theaterregisseur war. Mutter, das ist Dr. Bauer, ein Freund von uns. Guten Abend, Frau Theilhaber. Guten Abend. Wir sind bei Mutter zu Gast. Das ist Ihr Haus. Sie war einige Monate in München und wollte jemanden im Haus haben. Unsinn. Du weißt genau, dass ihr hier wohnt, um Geld zu sparen. Konrad hatte in letzter Zeit nicht viel zu tun. Geschieht ihm recht. Euer ganzes Leben lang habt ihr nur mit Schwarzröcken und Juden gearbeitet. Jetzt seht ihr, was ihr davon was habt. Was sehen Hört wir? Hört doch auf, ihr beiden. Du weißt doch, dass Konrad der Partei beigetreten ist. Es liegt nichts gegen ihn vor, sonst wäre er doch gar nicht aufgenommen worden und würde nicht Hauptmanns neues Stück inszenieren. Hauptmann ist Kommunist. Er hat die Weber geschrieben. Möchtest du Kaffee, Hans? Ja, sehr gern. Ich bleibe auch nicht lange. Ich wollte euch nur... Ja, darüber reden wir später. Gibt's Geheimnisse? Nein, keine Geheimnisse, Mutter. Privatangelegenheiten. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich hoffe, das ist recht so, Hans. Schwarz? Ja, bitte. Ist dein Fenster offen? Ich kann immer noch die Musik aus dem Lager hören. Sie ist ja laut, Frau Theilhaber. Wir sind dort vorbeigefahren. Dort vorbeigefahren? Ja. Dein Vater dachte wohl, ich wollte es mir gern anschauen. Es ist ein Umerziehungslager. Genau das ist es. Ganz egal, was Ihnen sonst jemand sagen mag, Herr Dr. Bauer, das ist es und nichts anderes. Selbstverständlich, Frau Theilhaber. Mutter regt sich wegen dieser Gräuelgeschichten auf. Die internationale jüdische Verschwörung. Aber niemand glaubt diese Geschichten. Ich war vor kurzem in Prag. In dem Restaurant, in dem ich zu Abend aß, erzählte ein junger Mann, offenbar ein deutscher Emigrant, seinem tschechischen Tischnachbarn, wie er von SA-Leuten gefoltert und geschlagen worden sei. Ausgelacht haben sie ihn, sage ich euch, bis er das Lokal verließ. In jeder Revolution wird es immer isolierte Gewaltakte geben. Der Führer selbst hat angeordnet, dass jeder, der sich daran beteiligt, hingerichtet wird. Wo zum Teufel hast du das gelesen? Das muss ich nicht lesen, das weiß ich. Und fluche nicht in meiner Gegenwart. Seht doch selbst, sein Gesicht strahlt Größe aus. Keine Spur von Gemeinheit ist darin. Stärke und Entschlossenheit. Keine Grausamkeit. Wir starten auf das Hitlerporträt. Diese Musik macht mich nervös. Ich gehe ins Bett und stelle das Radio an, dann höre ich sie nicht mehr. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Dr. Bauer. Frau Theilhaber. Gute Nacht also. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Mutter. Hat Ludwig dir nicht gesagt, du sollst nicht anrufen? Doch, doch, das hat er. Ich habe es dummerweise vergessen. Unser Telefon zu Hause wird abgehört. Und kaum waren wir hierher gezogen, da wurde auch Mutters Telefon abgehört. Zum Glück weiß sie es nicht. Aber warum sollten sie euch abhören? Wahrscheinlich wegen Ludwig. Er ist schließlich mein ehemaliger Schwager und ein enger Freund. Er hat mehrere Monate bei uns gewohnt. Psst. Was ist? Ich habe etwas gehört. Offen gestanden, Hans, ich verstehe dein Problem nicht. Frauen verstehen eine solche Situation generell nicht. Sie steht auf der Treppe und versucht uns zu belauschen. Ich bin froh, dass Mutter dich nicht hören kann. Vermutlich würde sie mir sogar zustimmen. Sie hält zwar nicht viel von mir, aber sie mag mich. Ich gehöre zu der Sorte. Du kannst mit deiner Selbstbeweihräucherung Schluss machen. Sie ist wieder in ihrem Zimmer, denke ich. Meine Schwiegermutter traut mir nicht. Nicht einmal ihrer eigenen Tochter traut sie. Sie ist nicht sicher, ob wir wirklich echte Nazis sind. Ja, Ludwig will euch wissen lassen, dass er in Sicherheit ist. Hier ist seine Adresse in Paris. Meine Mutter hasst Ludwig Butler. Sie hasst jeden, der gegen Nazis ist. Ursprünglich sollte sie noch 2 Monate in München bleiben, aber heute Nachmittag kam sie ganz plötzlich nach Hause. Hätten wir gewusst, dass sie hier sein würde, hätten wir dich gewarnt. Meine Verwirrung wuchs. Konrad war Parteimitglied. Das hatte Barbara bestätigt. Dennoch war etwas an seiner Haltung seltsam. Vielleicht sollte ich sie ganz offen fragen. Nein. Es war sicherer, sich zu verabschieden. Meine Mission war zu Ende. Ich stand auf. Es klopfte. Konrad und Barbara erstarrten. Konrad ging zur Tür und öffnete. Eine Frau, trat langsam ein. Sie musste sich an der Wand festhalten. Ihr Kopf war zum Skelett abgemagert, die Gesichtshaut gelblich blass. Das zerrissene Kleid hing ihr lose am Körper. Ihre Beine kamen darunter als dürre Stecken hervor. Bei jedem Schritt drohten sie nachzugeben. Ihre Hände waren dick verbunden, erhielten dadurch eine groteske Größe. An Armen, die nur noch Haut und Knochen waren. Die Höhle ihres Mundes öffnete sich. Zwei oder drei Zähne waren zu sehen. Der Rest war rot und schwarz. Nein. Das ist Bertha. Die Frau beugte zweimal den Kopf. Bertha. Ich hatte noch nie solche Augen gesehen. Nackt. Ohne Wimpern, ohne Brauen. Sieh sie dir an. Sie ist 25 Jahre alt. Nachtschwarze Halbkugeln, in denen sich äußerste Verzweiflung und Schmerz spiegelten. Diese Schweine, diese gottverdammten Schweine. Bertha. Einen Arzt, ruft einen Arzt. Welchen? Ist die Jüdin? Ja. Sie verdächtigen ihren Freund, Kommunist zu sein. Er konnte fliehen, deshalb nahmen sie Bertha mit. Ich weiß einen Arzt für Sie. Dr. Hirsch war unrasiert, seine Augen klein vor Müdigkeit. Herr Dr. Bauer, nicht wahr? Ja. Der Patient ist auch Jude. Ja, natürlich. Er starrte lange auf den Körper des Mädchens. Dann begann er, sie vorsichtig zu entkleiden. Ich konnte nicht zusehen, Konrad auch nicht. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas... Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, ihr Leben zu retten, müssen wir sie sofort in ein Krankenhaus bringen. Ich bringe sie selbst. Es liegt auf meinem Weg. Einer von uns sollte mitgehen. Nein, es ist ein jüdisches Krankenhaus. Sie versuchte, den Kopf zu heben. Sie schrie. Das war keine menschliche Stimme mehr. Was geht hier vor? In meinem Haus? Das Mädchen ist krank, Mutter. Dr. Hirsch bringt sie ins Krankenhaus. Sind Sie Jude? Ja. Was ist mit dem Mädchen passiert? Sie ist gefoltert worden. Wie ist sie hierher gekommen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie gehen konnte. Vom Lager bis hier sind es gut 10 Kilometer. Welches Lager? Du nennst es Umerziehungslager. Da kommt sie her. Ja, da bin ich ganz sicher. Bertha ist eine Freundin von uns. Sie wusste, dass wir zurzeit bei dir wohnen. Das ist eine alte Frau. Diese alte Frau ist 25. Das haben sie aus ihr gemacht, die Nazis. Sie ist Jüdin. Und du glaubst, was diese Jüdin euch erzählt? Schafft die beiden aus dem Haus, so schnell wie möglich. Sofort. Ich werde nie mehr ein Wort mit ihr sprechen. Dazu habt ihr also mein Haus benutzt, als ich weg war. Juden und Kommunisten haben sich hier eingenistet. Das ist nun der Lohn für meine Gastfreundschaft, meine eigene Tochter. Dr. Hirsch und ich trugen die Liege durchs Vestibül nach draußen zu seinem alten Landauer. Sie wiegt nichts, Herr Doktor. Sie wiegt buchstäblich nichts. Ich schob ihr ein Kissen unter den Kopf. Ihre Nachtvogelaugen ruhten auf mir. Ich hoffe, sie kommt durch. Lassen Sie es uns wissen? Ja. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Dr. Hirsch. Wir alle sind Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich will keinen Dank. Wohin soll ich meine Rechnung schicken? Ich gab ihm meine Geschäftskarte. Ich werde Sie nicht wiedersehen. Ein Freund von mir in Mexiko hat mir ein Affidavit geschickt. Das freut mich für Sie, Herr Doktor. Ja. Ich bin in Berlin geboren. Konrad brachte mich nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich meinen Fahrer behalten soll. Wieso? Stimmt was nicht mit ihm? Ich will es dir sagen. Ich habe mit ihm nie über Politik gesprochen, weiß aber, dass er die Nazis hasst. Ich wäre nicht überrascht, wenn er insgeheim im Untergrund arbeitet. Vor ein paar Wochen da fragte ich ihn direkt. Ich sagte ihm, wenn dem so wäre, dass er im Untergrund aktiv sei, gefährde er damit nicht nur sein Leben. Wie hat er reagiert? Er versprach, nichts, was er je sage oder tue, würde mich oder meine Frau in Gefahr bringen. Das ist ja fast ein Geständnis, oder? Das wurde mir später erst klar. Und dazu haben wir noch den Feind in der engsten Familie. Gott allein weiß, was sie nach heute Nacht tun wird. Ich habe Angst. Bist du deshalb in die Partei eingetreten? Nein, nicht deshalb. Ich will arbeiten. Ohne Parteibuch kann ich das nicht. Bleibst du in Deutschland? Ja. Ich mag die Nazis nicht. Ich verabscheue, was sie den Juden antun. Aber ich will nicht weg. Obwohl du die Möglichkeit hättest. Du würdest in Paris und London mit offenen Armen empfangen. Du könntest deine Karriere dort fortsetzen. Ja, das könnte ich. Es ist etwas Undefinierbares. Auch ich will Deutschland nicht verlassen. Ich lebe hier, aber meine Wurzeln hier. Davon abgesehen, ich bin Anwalt. Was könnte ich im Ausland tun? Manchmal wünschte ich wäre Jude. Zumindest hätte ich dann keine Wahl. Ich hätte Konrad ohrfeigen können. Will er vielleicht gefoltert und ermordet werden? Hat er sich Bertha nicht angesehen, weggeschaut? Der große Regisseur. Ich habe sie alle gehasst. Mutter-Obergruppenführer mit ihren roten Backen. Barbara, die klagende Compassionata. Dr. Hirsch, der seinen Davidstern vor sich her trägt wie die Nazis ihr Hakenkreuz. Konrad, der aufgeblasene Ehrenrabbi von Film und Bühne. Bertha, das arme, geschundene Opfer. Ich hasse Opfer. Unsinn. Hass gegen Opfer. Danke, Hanna. Frühstück. Hannas Gesicht eine einzige Gewitterwolke. Was ist denn los, Hanna? Ich habe einen Brief von Paul bekommen. Er ist nach Schweden emigriert und will, dass ich nachkomme und ihn heirate. Aber das sind doch gute Nachrichten, Hanna. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich in einem fremden Land leben will. Ich habe meine Eltern hier, meine beiden Brüder. Stockholm ist gar nicht so weit weg. In der Zeitung neue Verordnungen. Juden dürfen kein weibliches Personal unter 45 Jahren mehr beschäftigen. Die Juden sind bekanntlich eine wollüstige Rasse. Rassenschande. 3. Mai. Es war eigentlich noch viel zu früh, um ins Büro zu gehen. Durch die Glasscheibe über unserer Bürotür sah ich Licht. Ich schloss auf. Sofort ging das Licht aus. Das Büro war leer, doch der Archivraum stand offen. Meine Bürotür schloss ich ganz langsam. Auf Zehenspitzen schlich ich hin und stieß sie auf. Jemand drängte sich an mir vorbei, ein Braunhemd, und ich stürzte ihm nach. Bevor er die Eingangstür öffnen konnte, packte ich seinen Arm und zog mit aller Kraft. Wir fielen beide zu Boden. Ich habe doch nichts getan, Herr Dr. Bauer. Gustav Angermann. Was haben Sie hier gemacht? Nichts. Nichts? Das ist Einbruch. Ich habe etwas gesucht, was ich hier vergessen hatte. Wie sind Sie an die Büroschlüssel gekommen? Ich hatte ihn behalten. Sie hatten ja einen Schlüssel. Wer hat Ihnen den gegeben? Ich hatte ihn von einem der Schreibtische genommen. Und wie sind Sie an den Schlüssel fürs Archiv gekommen? Der lag auf dem Schreibtisch. Jede Sekretärin hat ein Büro und einen Archivschlüssel. Und der Archivschlüssel ist immer in der mittleren Schublade Ihrer Schreibtische verschlossen. Die Schlüssel lagen auf dem Schreibtisch. Wer mit den Schlüsseln? Was haben Sie in meinem Büro gemacht? Mein Blick fiel auf eine geöffnete Akte. Axner gegen Bitterfeld. Ich erinnerte mich an den Fall. Ein SA-Mann, Josef Axner, war von dem Kommunisten Friedrich Bitterfeld erschossen worden. Klaus von Isenberg hatte beweisen können, dass der Zwischenfall von den Nazis provoziert worden war. Bitterfeld wurde freigesprochen. Im gegenwärtigen Klima konnte es durchaus als Druckmittel gegen uns eingesetzt werden, dass unsere Kanzlei erfolgreich einen Kommunisten vertreten hatte, dem der Tod eines Nazis zur Last gelegt wurde. In der aufgehetzten Öffentlichkeit würde diese Tatsache vermutlich fatale Konsequenzen haben. Und was kommt jetzt? Warum rufen Sie nicht die Polizei, Herr Dr. Bauer? Sie wissen doch genau, dass die Polizei überhaupt nichts unternehmen würde. Ich will jetzt gehen. Niemand hat Sie gebeten, herzukommen. Da Sie aber nun einmal hier sind... Was ist denn hier los? Bitte schließ die Tür ab, Klaus. Herr Angermann hat versucht, eine unserer Prozessakten zu stehlen. Wie sind Sie hier reingekommen? Moment mal. Klaus öffnete. Lieselotte stand vor der Tür, die Sekretärin unserer beiden Gehilfen. Ich habe meine Schlüssel vergessen. Gustav! Pass auf, sie wollen dich in eine Falle locken. Sie werden behaupten, du hättest mir deine Schlüssel gegeben. Welche Schlüssel? Diese beiden. Vergessen. Und wie kommen sie dann in Angermanns Hände? Sie sind entlassen. Ich möchte, dass sie sofort das Büro verlassen. In meinem Büro beschrieb ich Klaus mein unsanftes Zusammentreffen mit Gustav. Er ordnete die Papiere und klemmte sich die Akte unter den Arm. Ich bin sicher, wir hören bald wieder von Gustav Angermann. Er wird sich rächen wollen. Und jetzt weiß er, dass diese Akte existiert. Zerbricht dir deshalb nicht den Kopf. In dieser Zeit kann man nichts weiter tun, als Probleme dann angehen, wenn sie sich stellen. Gestern habe ich mit Adriani gesprochen. Du kennst ihn, ja? Er hat mir erzählt, dass sie einander vorgestellt worden sind. Ja, bei Viktor Pranzpati. Er leitet die Abteilung Schutz des deutschen Blutes. Ich gehe nicht davon aus, dass es Schwierigkeiten gibt, Hans. Danke. Die Kanzlei wird möglicherweise eine beträchtliche Summe zahlen müssen. An wen? Der Schutz des deutschen Blutes ist teuer. Was wir auch zahlen müssen, es geht von meinem Anteil ab. Das Hauptziel ist, deine Zulassung nicht zu gefährden. Das Wichtigste zuerst. Ja? Dr. König. Einen Augenblick, bitte. Alfred König schon wieder. Ich möchte, dass du das mit anhörst. Hier, nimm den... Ja, Herr Dr. König? Hall Hitler, Dr. von Isenberg. Wegen der Angelegenheit, über die wir vor ein paar Tagen kurz sprachen, möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, noch einmal mit Ihnen drüber zu reden. Angelegenheit, meinen Sie? Ja, Sie sprachen von der Möglichkeit, in Ihre Kanzlei einzutreten. Ich glaube nicht, dass ich das Thema aufbrachte. Es spielt doch keine Rolle, wer zuerst davon sprach. Ich höre, Herr Dr. König. Ja, mir ist eingefallen, dass vielleicht der Sozius Dr. Bauer Sie gegen mich eingenommen haben könnte. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Warum sollte es tun? Wir standen uns mehrfach als Gegner vor Gericht gegenüber. Ach, Herr Dr. König, das geschieht unter Anwälten doch jeden Tag. Das sind berufliche Differenzen, die mit persönlichen Beziehungen wirklich nichts zu tun haben. Es sei denn, die Anwaltskammer würde feststellen, dass Sie vielleicht... Die Anwaltskammer gibt es nicht mehr, Herr Dr. von Isenberg. Sie bestand aus Juden und Kommunisten. Die neue Organisation wird den Prinzipien der Nationalsozialistischen Partei gemäß handeln. Ich finde Ihre Haltung reichlich starr. Dr. Bauer, unser verstorbener Sozius, Dr. Sigmund Schwarz und ich haben eine recht lukrative und bedeutende Kanzlei aufgebaut, Herr Dr. König. Ich glaube, Dr. Bauer und ich haben durchaus das Recht, uns einen künftigen Sozius selbst auszuwählen. Ich meine, wenn wir überhaupt einen wollen. Gut, Herr Dr. von Isenberg, ich wollte es zwar nicht erwähnen, doch ich bin vom Herrn Justizminister ermächtigt, Ihnen mitzuteilen, dass mein Antrag seine volle Unterstützung hat. Ich danke für die Mitteilung. Ich schloss meinen Schreibtisch ab und wollte gerade gehen, als Manfred Schüller, unser zweiter Gehilfe, mein Büro betrat. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Dr. Bauer. Dr. von Isenberg möchte, dass Sie sich das ansehen. Er legte zwei Reisepässe auf meinen Tisch. Sigmund Israel Schwarz, Helene Sacher Schwarz? Von jetzt an muss jeder männliche Jude neben seinem Vornamen den Namen Israel führen. Jüdinnen müssen ihrem Namen Sarah hinzufügen. Zudem wird der Nachname unterstrichen. Ich starrte lange auf den Pass. Der eingedruckte Name verschwamm und änderte sich in Johannes Israel Bauer. Wirklich übel, dass es plötzlich ein Verbrechen ist, Jude zu sein. Ja, da haben Sie recht. Ich gehe heute Abend bei Frau Schwarz vorbei und gebe ihr Ihren Pass. Was soll ich mit dem anderen machen? Schließen Sie ihn ein. Als ich nach Hause kam, hatte Hanna das Abendessen für mich fertig, doch ich war nicht hungrig. Ich ging in mein Arbeitszimmer und setzte mich an meinen Schreibtisch. Berlin, April 1933. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Felix Jackson, aus dem Amerikanischen von Stefan Weidle. Bearbeitung Fabian von Freyer. Erster Teil. Hans Bauer, Falk Rockstroh. Karin Rieger, Deborah Kaufmann. Karl Adriani, Udo Schenk. Klaus Isenberg, Ingo Hülsmann. Bertha Grün, Marina Galitsch. Dr. Hirsch, Klaus Herm. In weiteren Rollen Christa Birkner, Matthias Brenner, Frank Brückner, Katja Danowski, Hans Diehl, Martin Engler, Fred Gretz, Claudia Hübecker, Klaus Jepsen, Udo Kroschwald, Ronald Kukulis, Judith Lorenz, Jacqueline McCauley, Ingeborg Meczynski, Uwe Müller, Oliver Nitsche, Christoph Quest, Lieselotte Rau, Veit Schubert, Götz Schulte, Nadia Martina Schulz, Christian Staudecke, David Steffen, Jens Wachholz, Axel Warntke und Thilo Werner. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Gottfried von Einem. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.